roter Ami kapschelt mir mein Codein ein. Kauf den 3-Joint-Adapter, aber nicht allein. Nein. Audio GP und ich sind richtig am Gönn. Jägermeister Kurze, wir sind richtig am Gönn. Dass du Spaß dich fragst, was ist denn hier los? Woher kommt das ganze Geld? Ich sage fick dich und Prost. Enix gibt ein Fick, was irgendeiner denkt. Denn lieber allein als vom System gelenkt. Fakt, Hausverbot da, Hausverbot hier. Geklauter Elster, ein Liter Tequila servieren. Alles für die Brüder, heute schreibt der Fuzzi rot. 50 Euro für ihn, er fragt was sich, was ist denn hier los? Ich bin am Dappen zu Young, Huren und Future. Von meinen Jungs ist jeder für mich wie ein Bruder. Like your bike. Hatten Diamanten auf dem Bein als ewiger Beweis. Blut soll dicker sein, ich hab Freunde, die zeigen das Gegenteil. Yeah. Stärken uns den Rücken vor den falschen Menschen. Für euch gibt es sie, doch für uns gibt es keine Grenzen. Nein. Also kurz nach Frankreich, Codein wird importiert. Danach dicke Sash machen und das Codein probieren. Lecker. Ich bin so high, ich fliege hinauf. Ich bin so breit, doch ich kriege es raus. Du hast einen Absturz, siehst aus wie ein Idiot. Jeder lacht so, dass du dich fragst, was ist denn hier los? Ich bin so drauf, ja, ich bin so drauf. Codein, Alkras, alles was ich brauch. Wenn ich, ich bin so drauf, ja, ich bin so drauf. Codein, Alkras, alles was ich brauch. Wenn ich, du bist so drauf, was? Du bist so drauf. Glaub ich, packst von wenig ab und gibst dann sofort auf. Das schon mehr. Du bist so drauf. Du was? Bist so drauf, ha? Kackst man wenig ab und gibst dann sofort auf. Du willst nach Haus, doch findest es nicht. Siehst eine Frau und denkst, du regelst die Bitch. Doch du kriegst einen Korb, sie sagt lieber, wär sie tot, weil du bist voll hässlich. Was ist denn hier los? Hau den Joint an, mit den feinsten Blüten. Bei euch sind es nur Kräuter, seid deswegen nicht wütend. Mach man nicht auf Räuber, weil euch eure Dealer nur belügen. Aha. Denn es war sehr teuer, merkt man nach den ersten Zügen. Teuer. Ich bin am Fliegen, abgehoben wie die NASA. Oben. Du musst am Boden liegen, wie das Arscher deines Vaters. Was ist denn hier los? Ein Karussell in deinem Kopf, der Kopf geht Richtung Schoß und direkt danach wird schon losgekotzt. Ekel. Du brauchst ja Zeit, suchst Gras auf dem Boden. Fängst an zu weinen, statt dir Neues zu holen. Aber du bist blank, hast nicht mal Geld für Brot. Bist am Hungern und fragst dich, was ist denn hier los? Hör jeden Tag meine Tracks und seh den Fortschritt, ja. Es geht nicht weg, es ist der Sound, der in meinem Ohr ist. Niemals. Sowas wie mich gibt es halt sehr selten. Einmal. Du interessierst mich, denn wir kommen aus zwei Welten, ja. Du kannst jetzt rückbellen, doch beißen tust du nicht. Denn du hörst mein Sound und bist eingeschüchtert, Bitch. Noch ein Zug vom Spliff und nehme noch ein Brett auf. Du nimmst noch ein Zug, doch battles nach dem Tap-Out. Du versuchst es auch, kaufst ein billiges Mic, nimmst die Scheiße auf, denkst, Chart ist auf der 1. Keiner will es hören, jeder sagt, was macht der da? Bloß, weil du bist nur ein Spaß. Was ist denn hier los? Ich bin so drauf, ja, ich bin so drauf. Codein, Alkras, alles was ich brauch. Wenn ich, ich bin so drauf, ja, ich bin so drauf. Codein, Alkras, alles was ich brauch. Wenn ich, du bist so drauf, was? Du bist so drauf. Glaub ich, packst von wenig ab und gibst dann sofort auf. Das schon mehr. Du bist so drauf, du was? Bist so drauf. Ha? Packst von wenig ab und gibst dann sofort auf. Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los?